Europa und seine Völker. Historisches. Europa war nie eine staatliche Einheit. Auch eine kulturelle Einheit war es nur bedingt. Ein einigendes Band war lange Zeit der in der Antike dominierende Einfluss der griechisch-römischen Kultur gewesen. Der zivilisatorische Fortschritt und die wesentlichen Kulturtechniken wanderten in Europa von Süden nach Norden und später von Westen nach Osten. Die damit verbundene Angleichung der Kulturtechniken führte aber nur bedingt zur Angleichung von Lebensstilen und Temperamenten der Völker. Diese kulturelle Grenze ist heute noch bei den Unterschieden zwischen den Nordländern und den Südländern des Euroraums fühlbar. Ein einigendes Band war ferner das Christentum. Mit der Völkerwanderung und dem Zerfall des Weströmischen Reiches setzte aber allmählich eine Entfremdung zwischen dem römischen und dem griechischen Kulturkreis ein, der schließlich zum Schisma zwischen der römisch-katholischen Kirche und griechisch-orthodoxen Kirche führte. Das Oströmische Reich lebte noch lange Zeit die Einheit von Staat und Kirche. Der sich über Jahrhunderte hinziehende Untergang des Oströmischen Reiches fand schließlich 1453 mit der Eroberung von Konstantinopel durch die Türken seinen Abschluss. Der Schwerpunkt der griechisch-orthodoxen Kirche verlagerte sich nach Norden. 1547 erhob Iwan der Schreckliche mit der Krönung zum Zaren der ganzen Rus den Anspruch, der Herrscher des dritten Rom zu sein. Die Grenze zwischen der römisch-katholischen und der orthodoxen Kirche kennzeichnet eine zweite, heute noch spürbare kulturelle Grenze in Europa. Durch die Reformation gab es im 16. Jahrhundert eine weitere Teilung im römisch-katholischen Teil Europas. Die neue Religionsgrenze durchschnitt, vor allem in Deutschland, Nationen und Völker und entwickelte sich schnell zu einer neuen kulturellen Grenze. In den protestantischen Teilen Europas machte seit dem 16. Jahrhundert die Volksbildung schnellere Fortschritte, Innovationstempo und Gewerbefleiß waren größer und auch die Philosophie der Aufklärung verbreitete sich schneller. Das ging einher mit einem zeitlichen Vorsprung bei der Ausbildung demokratischer Regierungsformen. Während sich die demografischen Gewichte in Europa seit der Völkerwanderung allmählich nach Norden und Osten in Richtung der germanischen und slawischen Völker verschoben, blieben die Staatenbildung in Europa von Volkstums- und Sprachgrenzen lange Zeit erstaunlich unberührt. Als Kirchen-, Wissenschafts- und Verwaltungssprache dominierte bis in die Neuzeit das Latein. Im Übrigen war Europa geprägt durch unzählige romanische, germanische und slawische Dialekte. Diese machten erst seit dem 15. Jahrhundert mit dem Aufkommen des Buchdrucks und der Verbreitung einer breiteren Volksbildung allmählich den heutigen Nationalsprachen Platz. Natürlich gab es auch Volkstumskämpfe. Bereits im 5. Jahrhundert drangen die im heutigen Dänemark und Schleswig-Holstein ansässigen Angeln und Sachsen in das von den Römern verlassene Britannien ein, unterjochten die einheimische Bevölkerung oder verdrängten sie nach Wales und Schottland. Im 8. Jahrhundert begannen die Raub- und Eroberungszüge der skandinavischen seefahrenden Wikinger, die teilweise auch zu Ansiedlungen führten, zum Beispiel der Normannen in Nordfrankreich. Die Normannen eroberten 1066 England, behielten aber ihre französischen Besitzungen. Das führte zum 100-jährigen französisch-englischen Krieg. Im östlichen Mitteleuropa verschob seit 900 die Ostkolonisation die Besiedlungsgrenze zwischen deutschen und slawischen Stämmen allmählich immer weiter nach Osten. Eine Sprachenkarte aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zeigt den bunten Flickenteppich, der dabei entstand.